Fluchtversuch von Conny Lenz. Regie Angeli Backhausen. Herr Dr. Korten, bitte sofort zum OP 4. Herr Dr. Korten, bitte. Ach, nun mach doch nicht so ein Theater. Theater? Ach, so siehst du das. Wenn ich mich um dich kümmern möchte, ist das Theater. Manfred. Nein, nein, ich verstehe schon. Ich will mich nicht aufdrängen. Darum geht es doch gar nicht. Ich muss einfach mal ein paar Tage allein sein, um die ganze Geschichte zu verarbeiten. Darf ich dich wenigstens heute Abend anrufen? Ach, sei doch nicht gleich beleidigt. Ist schon gut. Frau Dr. Melles, bitte OP4. Frau Dr. Melles, bitte. Was ist denn da draußen los? Eine Notaufnahme. Soviel ich gehört habe, Schusswunde im unteren Bauchbereich. Scheußliche Sache. Irgendwas mit einem Überfall. Was auch nichts Genaues. Chef, wenn ich einspringen soll, ich kann auch Karin, früh fahren oder... Was Sie jetzt brauchen, ist Ruhe. Und Abstand von allem. Wir kommen schon klar. Die Melis macht die Anästhesie und... Karin, was immer auch passiert, das Team, das ganze Krankenhaus, wir stehen alle hinter Ihnen. Danke, Sie haben sich alle sehr anständig benommen. Nein, ich bin am Montag wieder zurück. Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert? Es geht schon. Ich fahre übers Wochenende auf die Insel. Im Ferienhaus habe ich die meiste Ruhe. Halten Sie es für eine gute Idee, das mitzunehmen? Bitte? Den Krankenbericht. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich kann doch nicht einfach verdrängen, vergessen. Das geht einfach nie, verstehen Sie? Nun ja, Sie müssen es wissen. Wenn etwas sein sollte, Karin, Sie können mich Tag und Nacht erreichen. Das ist sehr lieb, aber da muss ich jetzt allein durch. Was ist denn los, Wachtmeister? Ein Unfall? Wollen Sie rüber auf die Insel? Ja. Ist der Damm gesperrt? Nee, nee. Fahren Sie mal weiter. Bitte alles weiterfahren. Das Wetter passt zu meiner Stimmung. Ja, ist die denn verrückt? Sind Sie lebensmüde? Sie können doch nicht einfach auf die Fahrbahn laufen. Entschuldigung, hatte Angst, Sie würden sonst nicht halten. Können Sie mir helfen? Mir ist der Sprit ausgegangen, ein paar Kilometer von hier. Das gibt's doch wohl nicht. Hören Sie, ich habe im Augenblick wirklich andere Sachen im Kopf. Mann, wollen Sie mich hier stehen lassen? Das wird gleich dunkel. Och, da habe ich jetzt wirklich keinen Nerv für. Ich... Oh, bitte, was soll ich denn machen bei dem Regen? Na, also gut. Vielleicht hat die Tankstelle am alten Hafen noch geöffnet. Super. Hey, Ingo, die Dame nimmt uns mit. Von einer Begleitung haben Sie aber nichts gesagt. Echt nett von Ihnen, wirklich. Nicht der Rede wert. Würden Sie bitte die Füße darunter nehmen? Claro. Ah ja, ich bin der Ingo. Und die da hinten? Die hier hinten ist Dagi. Sehr erfreut. Und Sie? Was? Haben Sie keinen Namen? Steinberger. Nur so? Würde es Ihnen was ausmachen, nicht zu rauchen? Ja. Du sollst sie ausdrücken. Mach dein Maul zu. Dagi ist eine Schlampe, aber das werden Sie wohl schon gemerkt haben. Da kriegt man ja eine Krise. In meinem Auto wähle ich die Musik, klar? Sicher. Habe ich kein Problem mit. Ingo fragt nie um Erlaubnis. Wer fragt, geht leer aus. Sprücheklopfer. Halt einfach mal die Schnauze, ja? Er ist impotent, wissen Sie? Davon kriegt er zeitweilig so Aggressionsschübe. Ist psychologisch. Was gibt das, ein Familienstreit? So, da wären wir. Sieht ja ganz duster aus. Na, ich geh mal gucken. Hey, niemand da? Im Winter schließen sie früh. Wohnen Sie hier auf der Insel? Nein, nicht mehr, aber ich komme fast jedes Wochenende her. Dann haben Sie eine Wohnung hier. Ein Ferienhaus. Muss das unbedingt sein? Schreie nicht so rum! Haben Sie denn keinen Reservekanister dabei? Tut mir leid. Zu Hause auch nicht? Zu Hause auch nicht. Mein Gott, sehe ich aus, als wollte ich es umsonst haben? Hier, 8,30. Reicht das für 5 Liter? Quatsch, stecken Sie Ihr Geld weg. Ist keiner da. Frau Steinberger, leiht uns was. Wow, Sie können ja ein richtiger Schatz sein. Ich hole eben den Kanister. Liegt aber verdammt abseits für ein Ferienhaus. Eben darum ist es ja eins. Och, guck mal, Ingo, die Katze. Gehört die Ihnen? Ja, Felix, ein richtiger Streuner. Bin gleich wieder da. Ich müsste mal dringend aufs Klo. Na schön. Nur ein Glas Wasser. Machen Sie sich meinetwegen keine Umstände. So richtig gemütlich hier, was? Hier kann man's aushalten. Oh, ist das echt? Lassen Sie das bitte hängen. Ist das sowas wie ein Diplom? Dr. Med Karin Steinberger. Sie heißen Karin und Sie sind Doktor? Das ist ja ein Ding. Es ist meine Approbationsurkunde und ich mag es nicht, wenn jemand dran herumfummelt. Ihr Wasser. Heißen Dank. Oh. Schneiden Sie Leute auf oder verschreiben Sie den ganzen Tag Pillen? Ich bin Anästhesistin. Ist was mit Betäuben, nicht? Gasmann, hä? Gasmann. Das sagt man doch. Hören Sie auf! Sorry. Verdient man da gut? Darf ich Sie mal was fragen? Nein. Sind Sie verheiratet? Ich sagte nein. Warum ich meine, nicht? Warum was nicht? Warum sind Sie nicht verheiratet? Für Ihr Alter sehen Sie noch verdammt gut aus. Okay. Ich halte es für besser, wenn Sie draußen warten. Jetzt sind Sie sauer auf mich, was? Das wollte ich nicht, ehrlich. Vertragen wir uns wieder? Puh, das war nötig. Wieso steht denn die Tür auf? Wird ja ganz kalt. Was trinkst du da? Kann ich auch sowas haben? Nein, wir gehen jetzt. Ich hab aber Durst. Hier, trink aus. Wo du schon dran warst. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich bin nicht in der Verfassung, solche Spielchen mitzumachen. Können wir jetzt vielleicht zurückfahren? Da hörst du erst los, trink. Ich will das nicht, wo du dran rumgelutscht hast. Du trinkst das jetzt. Tu ich nicht. Au! Schluss jetzt. Beide. Sind Sie denn total verrückt geworden? Tut mir leid. Steinberger? Manfred hier. Du, ich hab das nicht so gemeint heute Nachmittag. Bist du noch böse auf mich? Unsinn. Haben Sie irgendwo einen Handfeger? Wie? Und eine Schaufel? Ja, in der Abstellkammer. Du hast Besuch? Ja, nein, ein Pärchen, ihnen war das Benzin ausgegangen, ich habe es ein Stück mitgenommen. Ja, und was tun die dann bei dir im Haus? Die Tankstelle hatte geschlossen. Karin, ich nehme mir noch ein Glas, ja? Das hört sich aber mehr nach einer Party an. Die sind im Gehen. Das Mädchen musste aufs Klo und... Oh, herrje, Manfred, ist das denn so wichtig? Es wundert mich nur. Ich dachte, du wolltest deine Ruhe haben. Du wolltest ja nicht mal, dass ich übers Wochenende rauskomme. Fängst du schon wieder an? Entschuldige, wenn ich mir Sorgen um dich mache. Es kommt nicht wieder vor. Manfred. War das Ihr Freund? Ja, und jetzt verschwinden Sie endlich. Nicht böse sein. Ich rufe uns ein Taxi, okay? Tun Sie das. Die Nummer ist 2740. Das ist ja nicht zum Aushalten. Oh Mann. Oh Gott, wo bleibt der nur? Viertelstunde, hat die Tussi gesagt. Ja, und jetzt ist es über eine halbe her. Nehmen Sie sich immer Arbeit übers Wochenende mit nach Hause? Legen Sie das sofort hin. Zeig doch mal, was ist denn das? Sie sollen das hinlegen. Krankenbericht, Ursula Fink, Station 3, Innere. Verdammt doch mal, hören Sie schlecht. Was Wichtiges? Darfst du sowieso nicht lesen. Ärztliche Schweigepflicht. Los, nehmen Sie Ihre Sachen. Hey. Ja, kommen Sie, ich fahre Sie jetzt zurück. Und was ist mit dem Taxi? Interessiert mich nicht. Mich aber. Sowas tue ich nicht. Erst anrufen und dann nicht da sein. Gut. Rufen Sie da jetzt an? Taxi Becker, guten Tag. Ja, Steinberger, wir hatten vor einer Viertelstunde einen Sag mal, spinnen Sie? Leg den Hörer auf. Was? Auflegen, habe ich gesagt. Na, wird's bald? Was wird hier eigentlich gespielt? Wir brauchen kein Taxi. Wie bitte? Ich habe nie eins bestellt. Ingo will damit sagen, dass wir noch ein bisschen bleiben. Sie haben gar keine Panne gehabt. Sagen wir mal so, wir mussten unsere Karre kurzfristig stehen lassen. Wozu dann die Geschichte mit dem Benzin? Na, um zu sehen, was du für eine bist. Glaubst du, wir trauen jedem? Nach den Tätern wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, die sich auf das umliegende Küstengebiet sowie auf die Insel selbst erstreckt. Bis auf Weiteres führt die Polizei Fahrzeugkontrollen auf der einzigen Zufahrtsmöglichkeit zur Insel, dem Prinz-Heinrich-Damm, in Fahrtrichtung Festland durch. Der Bericht des deutschen Wetterdienstes. Das ist doch gut. Ich meine, ich wollte schon immer mal ins Radio. Was hat das zu bedeuten? Wenn du jetzt rüberfahren würdest zum Festland, was wird dann passieren? Hä? Ich will's dir sagen, nichts. Ich verstehe nicht. Ist doch ganz einfach. Kein Schwein würde dein Auto kontrollieren. Und warum? Weil dich alle hier kennen, selbst die Bullen. Du wirst uns heute Nacht rüberbringen, im Kofferraum von deinem Auto. Ach, und warum sollte ich das tun? Weil ich dir sonst das Hirn rauspuste. Ingo, machen Sie keinen Quatsch. Damit keine Missverständnisse aufkommen, das ist keine Wasserpistole. Keine Panik. Mein kleiner Freund geht nur los, wenn du Zicken machst. Verstehen wir uns? Mann, steck die Puste weg! Hast du noch nicht genug Scheiße gebaut? Halt dein Maul und zieh die Vorhänge zu. Und du setz dich hier hin. Sind Sie irgendwo ausgebrochen? Ausgebrochen? Wir hatten ein bisschen Pech, Dagi und ich. Du kennst doch den Supermarkt an der Kurpromenade. Es war seine Idee. Was kann ich dafür, dass dieser Arsch vom Verkäufer unbedingt den Helden spielen muss? Ja, und jetzt ist er vielleicht tot! Dieser Überfall. Urlaub hast du mir versprochen. Urlaub! Und dann hast du noch nicht mal genug Geld. Mein Gott, die Notaufnahme. Sie waren das. Er. Ich habe im Wagen gewartet. Und plötzlich fängt er an zu ballern. Was hätte ich denn machen sollen, wo der Kerl, der stand Na hinter los, mir... Na los, spuck's aus, Alter. Erzähl hier von deiner Glanzleistung, du Profi. Du, Davi, das sag ich dir. Wenn du hier einen ablachen willst auf meine Kosten. Hm? Ich meine das ernst, da mache ich dich alle. Verstehst du? Okay. Bleib in der Spur. Mann, was regst du dich auf? Verstehe ich doch. Na also. Wir wollen doch alle nett sein zueinander, oder? Das wollen wir doch. Deine Handtasche, Frau Doktor. Ich habe nicht viel Geld dabei. Na, 300 Mark? Ist das alles? Hinten drin müssen noch 2 Schecks sein und meine Mastercard. Die kannst du dir vors Knie nageln. Mich interessiert Cash. Ha? Was mit Schmuck? So was habe ich doch nicht im Wochenendhaus. Ach, du hast mich schon mal belogen. Mit dem Reservekanister. Wir erinnern uns. Na, sieh sich einer das an. Aber Hallöchen, das nenne ich Reizwäsche. Unsere Karin ist ja ein richtiges kleines Luder. Würden Sie das bitte zurücklegen? Wen wolltest du denn mit dem Fetzen verführen? Den Typen vom Telefon? Manfred? Ja? Steht Manfred auf Stapse? Komm, erzähl mal. Ingo! Was hast du denn? Ist doch mal interessant, die Meinung von einer reifen Frau zu hören. Sie sind mit Abstand das ekelhafteste Stück Dreck, das mir jemals begegnet ist. Mann, was soll denn der Scheiß? Na, jetzt lass doch mal! Wenn das Frau Doktors Meinung ist, dann will ich dir mal zeigen, wozu so ein Stück Dreck fähig ist. Ingo, nicht! Wie und deiner ganzen Scheißarroganz und dem ganzen Akademikerkram halte! Mir ist schlecht. Schließ sie ins Klo ein, bevor sie hier noch alles vollkotzt. Das war nicht nötig. Ey, komm, mach jetzt nicht auf Moral, ja? Dr. Med Karin Steinberger. Vielleicht kann man das noch kleben. Verdammt, ich habe auch nur Nerven. Glaubst du, mir macht das Spaß? Glaubst du es im Ernst? Dagi! Es hat doch alles keinen Sinn. Was? Was hat keinen Sinn? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Mensch, Dagi. Heute Nacht sind wir runter von dieser Scheißinsel und dann ab nach Dänemark oder Schweden. Du wolltest doch immer schon mal nach Schweden. Sicher. Dagi, vertrau mir doch mal. Das wird wieder. Ich verspreche dir das. Ehrenwort. Wir sind doch ein Spitzenteam. Hä? Solange wir zusammenhalten? Ich guck mal nach der Alten. Ja, mach das. Tut mir leid. Er meint es nicht so. Was reden Sie da für einen Schwachsinn? Okay, er ist ein Schwein, aber nicht immer. Tun Sie mir einen Gefallen und ersparen Sie mir dieses Psychogelaber. Nein, ich weiß, im Grunde ist er ein prima Kerl irgendwie. Nur diese Umstände eben, Kindheit, Gesellschaft. Vater arbeitslos und Alkoholiker, Mutter ging auf den Strich und er eins von fünf Kindern. Oh, Herrgott, ich habe das so oft gehört, dass ich fast selbst dran glaube. Ach ja? Und was meinen Sie, wie das ist? Dass alle Menschen fix und fertig auf die Welt kommen? Die einen versaut, kriminell und mit einer Knarre in der Hand und die anderen nett und ordentlich und in Lackschüchen? Was soll das? Wollen Sie mir partout eine soziopsychologische Diskussion aufs Auge drücken? Falls Sie überhaupt wissen, was das ist. Ich wollte es nur erklären, mehr nicht. Wozu? Damit ich am Ende noch Verständnis für ihn, für euch aufbringe? Während mir Ihr Freund die Wohnung demoliert und schmierige Zoten über meine Unterwäsche ablässt? Ich hab gesagt, es tut mir leid. Oh, entschuldigen Sie, das macht es natürlich ungeschehen. Meine Güte, was finden Sie nur an diesem Kerl? Er ist ja nicht immer so und... Und was? Ich hab keinen anderen und er hat keinen anderen. So einfach ist die Kiste. Wir sind wie zwei auf einer Eisscholle. Wenn wir uns nicht aneinander klammern, erfrieren wir. Und das meinen Sie ernst? Sie nicht, ich weiß. Was hat er Ihnen versprochen? Dass er Sie glücklich macht? Oder reich? Indem er einen Supermarkt überfällt? Reizende Vorstellung. Wenn die Sache hier erstmal vorbei ist. Die Sache ist aber nicht vorbei und sie wird nie vorbei sein. Okay, ihr kommt vielleicht von der Insel runter. Und dann? Sobald ihr den Damm hinter euch habt, fängt eure Flucht erst richtig an. Das Festland ist nicht Südamerika. Irgendwann ist alles vorbei. Und dann werden wir heiraten. Den? Den wollen Sie heiraten? Um Gottes Willen, jetzt erzählen Sie mir nicht auch noch, Sie wollten Kinder in die Welt setzen. Geht's der Menschheit nicht schon dreckig genug? Du mieses Stück, du! Nur zu schmeißt schön alles kaputt. Glaubst du, nur weil du studiert hast und teuer riechst, darfst du mich beleidigen? Ja, das darf ich, mein Kind. Denn ich habe das Recht dazu. Das Recht der Ratte, die man in die Ecke treibt. Verlange kein Fairplay von mir, solange ihr mir Gewalt antut. Was ist denn da los? Nix! Der Alten ist was runtergefallen. Beeilt euch gefälligst. Stinkt hier. Was stehen wir eigentlich rum? Gehen wir rein und lassen uns weiter fertig machen. Eigentlich will ich ja gar nicht. Da komme ich jetzt nicht mit. Na... Das mit dem Heiraten und so. Mensch, Dagi, Sie sind doch ein nettes Mädchen. Noch so jung und... Mal ehrlich, haben Sie noch nie daran gedacht, sich von ihm zu trennen? Wo trennt man sich nicht? Der findet einen, todsicher. Und wenn er dann mit dir fertig ist, dann brauchst du einen verdammt guten Gesichtschirurgen. Dummes Zeug. Wenn das mit dem Supermarkt rauskommt, dass Ingo den Verkäufer erschossen hat... Ist der Mann denn tot? Weiß ich nicht, aber angenommen, er ist. Das bringt dir dann vielleicht... 2 Jahre auf Bewährung, wenn überhaupt. Aber Ingo, der wandert für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Na? Was meinst du mit na? Herrje, muss ich noch deutlicher werden. Wie jetzt? Du meinst... Du meinst, wir sollten ihn austricksen? Die Bullen anrufen? Was weiß ich, uns wird schon was einfallen. Wir sind zwei, er ist allein. Er hat die Knarre. Na und? Wir sind die ganze Nacht zusammen. Das schafft er doch gar nicht, die ganze Zeit überwacht zu bleiben. Ich weiß nicht. Und, naja, selbst wenn es klappt. Oh, verdammt, das kommt jetzt so schnell. Ich halte aus. Ja, Mensch! Das ist deine letzte Chance. Wenn du erst mal mit ihm von der Insel bist, ist es zu spät. Aber ich meine, was mache ich denn dann? Wo soll ich denn hin? Darüber mach dir mal keine Gedanken. Ich besorge dir einen Job und einen Anwalt natürlich. Und bis wir was Passendes gefunden haben, wohnst du bei mir. Ach, Scheiße, ich weiß nicht. Dagi, mach einmal im Leben was Vernünftiges. Ich habe einfach Angst. Dagi, ja oder nein? Okay. Was habt ihr da drin so lang gemacht? Eine Runde Golf gespielt. Pass mal auf, Karin. Versuch nicht, mich vorzuführen, sonst ziehe ich hier andere Seiten auf. Leider habe ich keine Urkunden mehr, aber vielleicht wollen sie noch ein paar Bilder von der Wand schießen. Sie... Na, komm. Oh, Ingo, lass sie! Was ihr da drin gemacht habt, will ich wissen. Na gut, ich kann auch anders. Nicht, Ingo. Sie wollte mit mir abhauen, wenn du schläfst, dir die Knarre wegnehmen und die Bullen holen. Nee, habe ich gesagt, mach ich nicht mit. Dagi. Und ausgelacht hat sie mich, weil wir doch heiraten wollen und... Kinder! Die alte Schlampe! Gratuliere. Dir ist hoffentlich klar, dass du dir gerade alles kaputt gemacht hast. Ach ja? Denkst du denn, ich hätte dir das geglaubt? Dass du mir einen Job suchst und ich bei dir wohnen kann? Denkst du, da wäre ich drauf reingefallen? Mir hat noch nie einer was geschenkt, schon gar nicht so eine wie du. Entschuldige. Ich wusste ja nicht, wie groß deine Angst ist. Sei doch endlich still! Ach, dafür sollte ich dich eigentlich übers Knie legen, Frau Doktor. Du Schnösel. Ich könnte deine Mutter sein. Vielleicht denkst du zwischendurch mal daran. Du und meine Mutter. Wenn ich dich hier so sehe, dann... Moment mal. Was ist? Still! Licht aus. Nein, warte. Steinberger? Wer ist das? Woher soll ich das wissen? Machen Sie bitte auf! Hier ist die Polizei! Wenn du den reinlässt oder auch nur ein falsches Wort sagst, das gibt ein Blutbad. Komm endlich! Frau Steinberger! Vergiss nicht, Karin! Ich stehe direkt hinter der Klotür. Ich bin nicht taub! Ja, ja. Sekunde! Entschuldigen Sie, ich wollte gerade unter die Dusche. Tut mir leid, wenn ich störe. Ich bin auch gleich wieder weg. Hab nur ein paar Fragen. So spät am Abend? Tja, wie gesagt, tut mir leid. Kann ich einen Moment reinkommen? Nein, ich bin allein. Aber wir kennen uns doch, Frau Steinberger, von der Gemeindeversammlung im Frühjahr. Polizeimeister Hansum. Ach. Vergessen? Ja, ja, stimmt, stimmt. Wissen Sie... Ich lasse prinzipiell keine Männer... Na, da machen Sie sich mal nicht bange vor. Ich bin ja dazu da, Sie zu beschützen. Nicht! Vorsicht! Ist was? Ich habe eben den Teppich gesaugt und Ihre nassen Schuhe... Ich wollte nicht unhöflich sein. Keine Angst, ich nehme mich in Acht. Wollen Sie nicht lieber die Tür zumachen? Das weht ja ganz schön rein, ja. Nicht? Worum geht es denn? Tja, da ist eine böse Sache passiert. In der Kurpromenade hat am Spätnachmittag ein Pärchen den Supermarkt überfallen. Ist ja schrecklich. Den Hauke Söntje, den kennen Sie ja. Das ist der Filialleiter. Den hat der Kerl einfach niedergeschossen. Ist fraglich, ob der durchkommt. Oh mein Gott. Ja, leider sind die beiden Spitzbuben auf und davon. Mit einem roten Japaner. Den haben wir allerdings. Ach, Frau Steinberger, Sie haben nicht zufällig einen Köhm da? Tut mir leid, ich habe gar nichts Alkoholisches im Haus. War ja mal nur so eine Frage, nicht? Bei dem Sauwetter und wo ich schon den ganzen Abend die Höfe abfahre, kann man schon einen Schluck vertragen. Sie sprachen von einem Auto, einem Japaner. Richtig. Also, den haben wir ja mal gefunden. Ja. In einem Waldstück. Gar nicht weit von hier. Die haben da wohl drin gepennt. Ja. Jedenfalls lagen da zwei Bundeswehr-Schlafsäcke drin. So ja, ja. Down und? Tja, die Kriminalpolizei geht davon aus, dass das Pärchen immer noch auf unserer schönen Insel ist. Ja, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich habe niemanden gesehen. Bin auch seit meiner Ankunft nicht mehr draußen gewesen. Tja. Ist sonst noch was? Tja, wie soll ich sagen? Ich würde Sie ja gar nicht belästigen, aber da hat sich die Frau Becker bei uns gemeldet. Kennen Sie doch die Frau von Knut Becker, der die Taxis hat. Tja, und die behauptet nun, Sie hätten heute Abend bei ihr angerufen. Ich? Tja, und sie hatte den Eindruck, Sie würden auf ein Taxi warten. Ich? Ich habe mein Auto draußen stehen. Wozu sollte ich ein Taxi benötigen? Tja, ist komisch, nicht? Vor allem, es war ja auch gar keines bestellt. Ach so. Ach. Die Kripo glaubt, ich hätte dieses ominöse Pärchen bei mir versteckt und ihnen ein Taxi bestellt, um sie damit über den Prinz Heinrich Damm aufs Festland zu schaffen. Natürlich nicht. Ja, was dann? Nichts eigentlich. Ach, jetzt verstehe ich. Also, bitte, wenn es Ihre Pflicht ist, Sie können gern das Haus durchsuchen. Frau Steinberger. Nein. Nebenan ist noch ein Schlafzimmer und oben eine Dachkammer. Da drin ist es allerdings fürchterlich schmutzig. Da hätten Sie nichts dagegen? Na, Sie hören doch, nein. Tja, das ist mir aber schon peinlich. Da geht es zum Badezimmer. Ach, wir wollen mal nichts übertreiben. Die Bäckersche soll sich mal lieber um ihren Kram kümmern. Vielleicht hatte die Anruferin einen ähnlichen Namen wie ich. So wird das sein, Frau Steinberger. Sie verstehen, wir müssen nun mal jedem Hinweis nachgehen. Ist doch selbstverständlich. Na dann, nichts für ungut. Keine Ursache. Ach, Herr Hansum! Ja? Ich... Kommen Sie gut nach Hause. Ich habe gesagt, er darf nicht reinkommen. Andernfalls würden Sie ein Blutbad anrichten, ich weiß. Halt's Maul! Geben Sie auf. Ihren Plan können Sie vergessen. Der Damm wird so gründlich kontrolliert, da kommt keine Maus rüber. Du sollst ruhig sein! Aber sie hat recht! Quatsch! Wir haben Zeit genug, fahren wir eben morgen Nacht. 24 Stunden mit Ihnen zusammen? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Mir wird jetzt schon schlecht von der Luft, die wir zusammen atmen müssen. Okay. Das wagen Sie nicht. Hansum ist noch keine 2 Minuten weg. Und hier draußen trägt der Schall sehr weit, besonders nachts. Du hältst dich wohl für besonders clever, für was Besseres, was? Ja. Ach, und wieso, wenn man fragen darf? Weil ich clever bin und was Besseres. Gib dich doch mit der nicht ab. Nee, Dagi, warte mal. Rühren Sie das nicht an, das ist Eigentum des Krankenhauses. Das habe ich mir mal durchgelesen, als ihr zwei auf dem Klo wart. Tachykardie infolge subakuter Mitralstenose. Aber hier, das kapiert selbst ein asozialer wie ich. Exitus. Jetzt geht ihr die Muffe. Ich verstehe kein Wort. Erklär's ihr doch mal, Karin. Erklär ihr, was du da gemacht hast. Gib das her, du Hund! Unzulässige Schwankungen der Stickoxidulwerte. Ist es das, Frau Doktor? Haben wir nicht richtig aufgepasst? Ich bring dich um! Oh, was denn? Willst du noch einen auf dem Gewissen haben? Reicht dir das nicht? Diese Kleine, die Ursula Fink? Vorsicht, Karin. Wir sind hier nicht im Krankenhaus, wo man das vertuschen könnte. Guck sie dir an, unsere hochmoralische Frau Doktor. 12 war das Mädchen, das ihr bei der Operation abgenippelt ist. Aber ich bin das letzte Stück Dreck für sie. Ich schwöre dir, dich mache ich fertig. Pass auf, die haut ab. Karin, ich krieg dich ja doch. Oder willst du bis in die Stadt laufen, quer über die Insel? Oh, das gibt aber eine Lungenentzündung. Na, brauch ich dir als Ärztin ja wohl nicht sagen, hä? Nur in Rock und Blüschen bei dem Wetter. Im Shoppen ist sie nicht. Such da drüben. Ohne Licht? Wie soll ich denn da was sehen? Mann, dann bleib am Wagen, falls sie ihre Autoschlüssel dabei hat. Karin, ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du freiwillig rauskommst, dann will ich das vergessen, okay? Ich meine, es ist dein gutes Recht abzuhauen. Das hätte ich auch gemacht. Das bringt doch nichts. Komm, wir schließen die Karre kurz und hauen ab. Und dann? Bitte zum Strand und rüberschwimmen? Karin! Du, wir können dich auch hier draußen lassen. Ich meine, ein paar Stunden und du bist steif gefroren. Na, willst du es dir nicht überlegen? Die ist längst weg. Die braucht doch nur durch die Dünen und einen Wagen anhalten. Das glaube ich nicht. Ist doch kein Schwein mehr unterwegs. Nee, die ist hier irgendwo. Stimmt's, Karin? Karin, sag doch mal was. Vielleicht sollen wir nur glauben, sie wäre noch hier. Vielleicht hörst du mal auf, mich zu nerven. Arschgeige. Hinter dir, Bleib Dagi. Stehen! Die will zum Haus. Schneid dir den Weg ab. Scheiße, sie hat sich eingeschlossen. Karin, mach sofort auf. Haut ab. Haut endlich ab. So, ihr beiden. Das war's dann. Polizeirevier Hogebüll? Mein Name ist Steinberger, Karin Steinberger. Ich werde in meinem Haus bedroht am Grotpolder von zwei Leuten. Das Pärchen, das den Supermarkt überfallen hat. Der Kerl hat eine Pistole. Hallo, wer ist denn da? Steinberger, Karin Steinberger. Sie müssen mir helfen. Die bringen mich noch um. Hallo, melden Sie sich doch. Mein Gott, hören Sie mich nicht. Jeder so ein Witzbold. Nein, nicht auflegen. Hallo. Karin? Entschuldige, ich hab ganz vergessen, dir Bescheid zu sagen. Das Mikro aus dem Hörer. Weißt du, ich hab's rausgeschraubt. Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz. Ja, Felix. Was ist denn der liebe Kater? Komm schön zum Ingo. Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz. Felix, lauf weg! Komm ans Fenster, Karin. Sieh ihn dir noch mal an. Du Schwein, lass den Kater in Ruhe. Das ist aber auch ein liebes Kerlchen, so verschmust. Willst du zusehen, wenn ich ihn aufschneide? Nein, Ingo, tu ihm nichts, bitte, Ingo. Das ist ein prima Fell für die Nieren. Ingo, ich flehe dich an, lass ihn laufen. Ingo? Bist du noch da? Ingo! Karin? Lass ihn laufen. Hörst du? Sag, bitte, lieber Ingo, die alte Arztschlampe will auch immer brav sein. Ich höre nichts. Hörst du was? Bitte! Lieber Ingo, die alte Arzt... Ich höre nicht. Lauter. Bitte, Karin. Lieber Ingo, die alte Arztschlampe will auch immer brav sein. So ist es recht. Das ist meine Karin. Mach die Tür auf. Du hättest ihn umgebracht. Den Kater. Du hättest es getan. Halt's Maul. Er hätte. Ach, woher willst denn ausgerechnet du das wissen? Weil du so einer bist. Man braucht dich doch nur anzusehen, um Bescheid zu wissen. Ihr kotzt mich an. Ihr? Du sagst ihr und meinst ihn. Ich meine euch. Euch beide. Du lügst und lügst und lügst. Und dich selbst belügst du am meisten. Tu ich nicht. Oh doch. Du lügst dir selbst was vor. Pausenlos. Diese ganze geheuchelte Solidarität mit dem hier. Doch. Das Gefasel vom Heiraten. Spinnst du? Kinder kriegen großer Liebe und Zukunft. Dabei weißt du genau, dass du keine Zukunft hast. Wenn die Sache hier erstmal vorbei ist. Ja, wird sie aber nicht sein. Halt eigentlich die Schnauze! Und selbst wenn. Weißt du, was dann passiert? Er wird dich wegschmeißen, früher oder später. Und dich gegen was Neues eintauschen. Falls er dich bis dahin nicht totgeschlagen hat. So sieht das aus. Und es wäre verdammt gut, wenn du das endlich mal in dein hübsches Friseusenköpfchen kriegst. Sei endlich still! Tut weh, wenn jemand die Wahrheit sagt, was? Du machst den Mund doch nur auf, um jemanden zu beleidigen. Bla, bla, bla. Sag ihr, dass ich... Jetzt ist aber Schluss hier! Das bestimmst du, ja? Ja, ganz genau. Mein Gott, wie mich das anödet. Na komm, Jungchen, komm, schieß endlich, schieß! Oder steck das Ding weg. Sei froh, dass ich dich noch brauche. Kann mal jemand Kaffee kochen? Falsch, völlig falsch. Du musst uns mit der Pistole bedrohen, damit wir es machen. Knall sie ab. Was? Knall sie ab. Habe ich gesagt, ich kann sie nicht mehr hören! Für eine Gangsterbraut hast du aber ein verdammt jetzt dünnes Fell. Reicht's mir! Hör auf, Ducky! Lass mich! Nein, komm her! Jetzt hör auf, verdammt nochmal! Jetzt ist Schluss! Was ich nicht verstehe, du warst bei dem Überfall doch bestimmt maskiert, oder? Wie? Ja. Klar, klar war ich maskiert. Wieso trennt ihr euch da nicht und lauft einfach über den Damm? Wenn keiner dein Gesicht gesehen hat, kann dich auch niemand erkennen. Die haben doch meine Beschreibung. Größe, Klamotten und so. Oben sind Sachen von Manfred. Ihr habt ungefähr die gleiche Größe. Koch Kaffee! Aha. Auf was sind wir denn jetzt gestoßen? Stimmt was nicht mit dem Überfall? Du sollst Kaffee kochen! Du kannst mich mal. Los, Dagi! Wenn du Kaffee willst, dann mach dir selbst einen. Ihr schneidet wohl nicht, was hier läuft. Ich knall euch beide ab, wenn ihr mich dazu zwingt. Und dann? Na, was wohl? Du kannst nicht abhauen. Oh, jetzt war das interessant. Halt den Mund, Dagi. Du kannst nicht weg, weil sie deinen Personalausweis haben und deinen Führerschein. Den Mund halten! Der Typ vom Supermarkt wollte ihn festhalten. Du sollst die Schnauze halten! Dabei hat er ihm den Mantel weggerissen mit Ingos Brieftasche drin. Ja. Was ist, Frau Doktor? Willst du keinen ablachen? Als ob ich über dich noch lachen könnte. Dagi, wo willst du hin? Schlafen gehen, ehe ich hier noch durchdrehe. Gute Idee. Ich leg mich auch etwas hin. Das wirst du nicht. Ingo, hast du es immer noch nicht begriffen? Dein Macho-Gehabe zieht nicht. Ach, na toll. Bringt dir das, was Frauen schlagen? Stärkt es dein Ego? Geh mir aus dem Weg. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Mach es kurz, ich will endlich ins Bett. Eben, ich auch. Wie bitte? Stell dich nicht dümmer an, als du bist. Hast du einen Knall? Hier, zieh das an. Du bist wohl total übergeschnappt. Wieso? Meinst du, dein Manfred ist der einzige Mann, der auf Reizwäsche steht? Zieh es an. Den Teufel werde ich tun. Karin, glaub mir, du wirst es tun. Es macht mir nämlich überhaupt keinen Spaß, dir weh zu tun. Sehr weh. Ingo, ich... Ja, yeah. Du könntest meine Mutter sein, ich weiß. Das hatten wir bereits. Aber in der Beziehung bin ich nicht sehr wählerisch. Also mach jetzt. Dazu zwingt mich niemand. Eher lasse ich mich zum Krüppel schlagen. Weißt du, langsam geht mir dein Gelaber echt auf die Nerven. Ich zähle bis drei und wenn du dann immer noch rumstehst... Okay, okay. Du sollst deine Vergewaltigung haben. Vergewaltigung? Das würde ich doch nie tun. Irrtum, mein Kleiner. Du bist gerade dabei. Elsa. Nein. Was soll denn das? Nein. Nicht, Ingo. Karin. Lass mich los. Ich will nicht. Hau ab. Fass mich nicht an, du Schwein. Bist du total bescheuert? Lass mich. Nein, Ingo. Was ist denn hier los? Dagi. Ingo. Gott sei Dank. Dagi, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich glaube das nicht. Ich glaub das einfach nicht. Dagi, wirklich, überhaupt nichts. Plötzlich reißt dir sich die Bluse runter, die fängt an rumzuschreien. Du mieses Stück Dreck. Ich schwör dir, Dagi, ich hab sie nicht angerührt. Ja, das sehe ich. Sie hat das extra gemacht, um... Ich meine, damit du meinst, ich hätte sie... Hör auf! Du hast viel Mist gebaut, Ingo. Auch mit Weibern und so. Und trotzdem habe ich immer zu dir gehalten, das weißt du. Aber es gibt einen Punkt... Einen bestimmten Punkt. Ab da läuft nichts mehr. Du glaubst mir nicht. Du kannst doch nicht einfach gehen. Du holst den Tod da draußen. Pass auf dich auf, Alter. Dagi! Dann hau doch ab, du Plunze, du. Verzieh dich und lass hier ja nicht mehr blicken. Ich sollte dich umbringen. Ja, das solltest du vermutlich. Wir fahren. Was denn heute Nacht? Sofort. Das geht nicht, Ingo. Ach, Quatsch! Die Bullen werden deinen Wagen nicht durchsuchen. Allein das Arzt an der Windschutzscheibe. Überleg doch mal. Was passiert, wenn ich dich aufs Festland gebracht habe? Na, ich hau ab. Und ich? Was weiß ich denn? Fahr zurück. Bleib da, das ist mir doch egal. Oh nein, das ist dir alles andere als egal. Ich brauche nur zur nächsten Polizeistation zu fahren und eine Viertelstunde später ist jede Straße, jeder Feldweg abgeriegelt. Du kämst keine 10 Kilometer weit. Dir bleibt gar keine Wahl. Wenn du dich selbst nicht gefährden willst, musst du mich erschießen. Blödsinn! Wir wissen beide, dass du es tun wirst. Und darum werde ich dich nicht rüberbringen. Und ob? Denn sonst jage ich dir hier und auf der Stelle eine Kugel in den Kopf. Ja. Gut. Drück ab. Spiel nicht wieder die Kaltblütige. Das zieht nicht mehr. Drück ab, dann ist es endlich vorbei. Ich habe ein Kind auf dem Gewissen und absolut keine Ahnung, wie ich noch Jahrzehnte mit dieser Gewissheit leben kann. Also, was habe ich zu verlieren? Du bluffst! Nein! Aber du steckst, wenn ich es mal mit deinen Worten sagen darf, tief in der Scheiße. Wenn du mich jetzt erschießt, dann kann ich dich nicht von der Insel schaffen. Andererseits werde ich dich nicht rüberfahren, weil du mich danach erschießen musst. Ja, ist es nicht komisch? Es ist doch absurd. Da hast du die ganze Zeit die Pistole. Und am Ende ist es genau dieses Ding, das dich in der Gewalt hat. Karin! Überleg dir genau, was du tust. Das war Fluchtversuch, ein Kriminalhörspiel von Conny Lenz. Mit Maren Kreumann als Karin, Michael Fuchs als Ingo und Nina Weniger als Dagi. Horst Mendroch hörten sie in der Rolle des Hamsum, Matthias Ponier in der des Manfred. Pitt Mildenstein war der Oberarzt und Frank Jordan und Erdgan Altun die beiden Polizisten. Regie Angeli Backhausen. Produktion Westdeutscher Rundfunk Köln 1995.